Hinrunde 1 der Kollege gegen Nuck, N-U-G oder Nuck. Dieser Name macht für mich keinen Sinn. Genauso wenig wie dein Antreten gegen mich in diesem Battle, Bitch. Jetzt geht's los. Du bist eine kleine polnische Bitch, die schon für einen Dollar fickt. Ich peitsch die Bullen aus und mach sie so zu Streifenpolizisten. Du Feigling solltest wissen, ich hab deine Frau misshandelt. Und du Punker wirst jetzt gegen die Tür deines eigenen Hauses gerammt. Am laufenden Band kassierst du Schläge in den Magen. 6 Kugeln legen sich unter deiner Schädeldecke schlafen. Du solltest gehen und dich vergraben wie ein Maulwurf. Denn ich werfe dir den Stein in die Fresse und nenne es Maulwurf. Wir machen eine Sauftour, ich ersäuf dich in der Themse. Du kriegst feuchte Hände beim Gedanken an Boycruft-Schwänze. Deine Zeit ist heute zu Ende, man sieht meilenweit nur Leichenteile. Deine Scheißvisage färbt sich kreidebleich, denn deine Zeit ist abgelaufen wie Schuhsohlen, abgelaufen wie Fußboden. Alles was du kannst ist dir ein runterholen wie Fluglotsen. Ich mach euch zu Toten, dich und deine beiden Elternteile. Und die Leichen häng ich auf im Heizungskeller. Deine besten Freunde heißen Siegfried und Roy. Wie willst du toll mich besiegen? Ich streu deine Prise Salz in dein Gesicht und du heulst. Der war das Mike und ich sage dir, wer der gefährlichste Rapper in Deutschland ist. Toll, verpiss dich schleunig, sonst verpasse ich dir einen Kreuzbandriss. Ich schlage dich mit deinem Baseballschläger, bis deine Schädeldecke zerbricht dein Gesicht. Verdient es sich anders so wichtig. Ich komm und tat dir dir dann der Genick, denn du bist deine Bitch und ich ficke dich tot. Du kleiner behinderter dummer Idiot, wirf einen Blick in den Lauf meiner AK-47, da schlummert der Tod. Ich bin ein Abstecher und mach einen Abstecher zu deiner Mutter und töte sie mit meinem Klappmesser. Du bist ein Floß, ich bin ein Luxusschiff. Guck zu, ich komm und verarbeite dich zu Couscous, Bitch. Couscous, Bitch. Couscous, Bitch. N-O-G, ich verarbeite dich zu Couscous, Bitch. Du mieser Kerl, zeigst lieber keine Lieder, wer mehr. Sonst ist das Letzte, was du siehst, mein Kleinkalibergewehr.